Dritte Szene. Dasselbe Wirtshaus später. Fellner und Bösel spielen Karten. Suda? Zwei Tiere sind Viere. Was haben wir in der Herz? Schauen wir noch. Sehr brav. Du, schau her, der Herr Fellner macht einen Stich. Der Herr Fellner macht einen Stich. Sind wir mit dem Piatnik verwandt? Bitte, was? Suda, was haben wir noch? Die zwei lassen wir heiraten, sind 61, 74, 137. Danke für die Mitarbeit. Herr Fellner! Herr Fellner! Na, was ist los? Haben wir Glück in der Liebe? Was? Wie sie spielen der Rest der Casanova hier? Das ist ein Wahnsinn. So da, abheben bitte. Soda Wasser. Zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Herr Fellner, trau mal zu, was ist? Na was? Na, was glaubst du? Trau mal zu? Na, Schätzung von Ihnen. Trau mal zu? Ja. Gut, trau mal zu. So, da! Ass, Zehner und zack, zack, 40. Danke sehr. So, da. Da schauen Sie mal her. Ja, was sehen Sie? Das sind keine Bummel, das ist ein Ausschlag schon. Schauen Sie her, nein, ich erkläre es Ihnen. Schauen Sie mal her. Wenn Sie die Gabe holen in der Pik, nicht, kann ich mit meinen ganzen Karten in die Allee scheißen gehen. Was können Sie? Nichts können Sie, das ist das Problem. Herr Fellner, wo haben wir Schnapsen gelernt? Bei der Caritas? Was? Fellner nimmt eine Trivial Pursuit-Karte. Wie viele Zähne hat der männliche Buckelwal? Was? Wie viele Zähne hat der männliche Buckelwal? Sie geben, Herr Fellner, Sie geben. Na kommen, das ist eh leicht. Was glauben Sie, wie viel? Hä? Du mit Schnapsen oder? Ich weiß nicht. Ich helfe Ihnen. Der männliche Buckelwal hat ein bisschen mehr Zähne als der weibliche. Vorsicht, Herr Bösel, es könnte auch eine Fangfrage sein. Haha. Vielleicht hat der Buckelwal gar keine Zähne. Kommen Sie. Sind Sie so deppert? Tun wir weiter. Ich mein... Der isst nämlich nur Plankton. Was könnte das sein? Plankton, ein Waschmittel, ein Verhütungsmittel? Verdammt nochmal jetzt! Tun Sie jetzt so deppert umeinander! Gehen Sie scheißen, Ernst! Fellner mischt beleidigt die Karten. Herr Fellner, schauen Sie mal, es tut mir leid, Entschuldigung, ich sag mal, was ich, 350. 350 Cent. Ich meine, ist eine Schätzung. Sieh ihm ab. Okay, Herr Fellner, komm, jetzt 350 der männliche und sag mal, der weibliche, was weiß ich, 427. Ich meine, das ist eine reine Schätzung. Drehen Sie zu, spielen Sie aus oder was? So da. Spielen wir weiter. Sie werden sehen, das gefreut Ihnen noch. Ich sage Ihnen nachher immer, was Sie falsch gemacht haben. Da werden wir lachen, was? Das wird lustig. So da. Gehen wir es an. Ah, Herr Bösel, schauen Sie mal, da hinten. Der Gipfel, das Bösele Weibele. Wahnsinn, was? Da hinten. Wo? Oh. Und daneben der wilde Kaiser. Wahnsinn. Die zwei, was? Gipfel da hinten, ha? Die kann man in einem Tag machen. Vorausgesetzt gute Schuhwerk, also keine Turnschuhe in dem Sinn. Herr Fellner. Die Geröllhalde hinunter, dann da hinten. Herr Fellner, Big ist drum. Derartig schön. Du jetzt ausspülen. Da legen Sie die Ohren an. Ich sag's Ihnen, da gibt's einen wunderbaren Enzian wahrscheinlich. So, nein, dann fahren wir. Vielleicht ins Abendrot. Wir müssen noch Kirchdorf. Beim Kaminfeuer, so ein Holzhackersterz. Da sind lauter Serpentine. Das können wir machen. Trinken Sie aus. Gehen wir wandern, Herr Bösel. Da trinken Sie aus. Da gehen wir doch einmal wandern, Herr Bösel. Bitte. Bösel greift kurz entschlossen nach Fellners Glas, trinkt es aus. Boah! Ne, was? Gehen wir! Blackout.